weicht all der üben Täter. Weicht, weicht, weicht, weicht, weicht all ihr üben Täter. Mein Jesus tröstet mich, mein Jesus tröstet mich. Mein Jesus tröstet mich, weicht all ihr üben Täter. Mein Jesus tröstet mich. Das Trübsalswetter ändert sich. Das Trübsalswetter ändert sich. Die Feinde müssen plötzlich, plötzlich fallen und ihre Feinde rückwärts fallen. Weicht all ihr Übeltäter, weicht! Weicht all ihr Übeltäter, weicht all ihr Übeltäter, weicht, weicht, weicht, weicht, weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet mich. Weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet mich.